Dinge. Dir und euch einen wunderschönen guten Abend. Meine heutige Sendung trägt den Titel Reeperbahn Festival 2014 und befasst sich musikalisch ausschließlich natürlich mit Bands, die dort gespielt haben in der vergangenen Woche. Beginnen möchte ich mit zwei Bands aus Deutschland. Zunächst die Gruppe U3000 und direkt da dran eine Band aus Kiel, die mich sehr beeindruckt hat, Leoniden. Das ist niemals vorbei, vorbei, vorbei. train will never turn. They just move into another. The things I hate. Die Reeperbahn im Herzen St. Paulis. Eine der vielen Seitenstraßen, die wahlweise nach links oder rechts von dort abbiegen, hört auf den Namen Silbersackstraße. Kopfstein gepflastert ist sie, nicht sonderlich breit und auch nicht üppig lang. Sie endet bereits nach einigen hundert Metern unten an der Silbersack-Tweete. Aber lebhaft, das ist sie. Kneipen, Clubs, Kioske, kleine Läden, sie reihen sich fast nahtlos aneinander. Es ist Freitagmorgen. Etwa 11 Uhr. Die Kneipe mit dem Namen Zum Rettungsring hier in der Silbersackstraße ist bereits jetzt brechend voll. Strahlender Sonnenschein über Hamburg, Fenster und Türen sind, wohin man auch schaut, sperrangelweit geöffnet. Aus der Kneipe bricht sich nun ein Lied Bahn nach draußen, das kennt in Deutschland jedes Kind. Gegenüber vom Rettungsring befindet sich der Kioskladen von Kamal. Vor der Eingangstür stehen fünf Kerle und trinken Bier. Das Lied von gegenüber strebt nun dem Refrain entgegen und jetzt stoßen die trinkfreudigen fünf ihre Arme in die Luft und stimmen, übrigens ausgesprochen taktsicher, mit ein, wobei sie den eigentlichen Text des Liedes ein klein wenig verändern. Arbeitslos durch die Nacht, hab Hartz IV schon durchgebracht. So hat Helene Fischer das natürlich nicht gemeint. Jedes Kind weiß das. Ihr seid der absolute Hammer, sage ich zu den Fünfen. Hätt's uns bloß keinen Produzenten auf den Hals, entgegnet mir einer aus der Gruppe und macht sich erneut bereit für den Refrain. Jetzt alle. Atemlos, nein, arbeitslos durch die Nacht, hab Hartz IV schon durchgebracht. Vermutlich sind es die Kleinigkeiten, für die man mag, schätzt, vielleicht am Ende sogar liebt. Rund um das Reeperbahn-Festival gibt es mittel- oder auch unmittelbar Hunderte davon. Kleinigkeiten. Es fällt daher nicht schwer, dieses Festival zu lieben. Und wer es nicht auf Anhieb schafft, der kann es ja üben. Dafür hat sie immerhin 4 Tage lang Zeit. Von Mittwoch bis Samstag. Mit dieser Musik verbinde ich einen ganz persönlichen Tipp meinerseits. Sie stammt von der isländischen Band Berntsen um ihren Kopf, David Berntsen. Ein super netter, cooler, korrekter Typ, der mir Musik der Band zugespielt hat, schon vor längerer Zeit. Berntsen aus Island. Ich frage mich gelegentlich, ob wohl ein Menschenleben reicht, um all die bisweilen bereits in frühen Jahren erworbenen Urteile und insbesondere Vorurteile zu korrigieren, zu revidieren oder, bedienen wir uns passenderweise der Seemannssprache, einfach über Bord zu werfen. Nehmen wir zum Beispiel Polen. Einfach Polen. Lange Jahre das durch Kriege schwer gebeutelte Land hinter dem sogenannten Eisernen Vorhang. Veraltete Industrie, schlecht gesicherte Bergwerke, rußgeschwärzte Luft, harte Arbeit, wenig Lohn und schlaglöchrige Straßen, mit denen verglichen sich die kopfsteingepflasterte Silbersackstraße in Hamburg-St. Pauli ausnimmt wie eine Chaussee im Herzen von Paris. So oder so ähnlich hieß es früher immer. Einfach immer. Und dazu dann auch das noch. Polenwitze der Marke: Kommen Sie nach Polen, Ihr Auto ist schon da. Wer seine vogelwilden Ansichten zu Polen hier auch nur ansatzweise wiederzufinden glaubt, der wird sie womöglich zügig ändern, sobald Musik ins Spiel kommt. Popmusik aus Polen. Sie fällt mir seit einigen Jahren auf, wo immer ich auf sie stoße. Sie ist eigenwillig, hat Tiefgang, sie kann sehr sexy sein, sie ist spannend und ja, sie ist modern. Und die sie machen, polnische Musiker, sie haben, soweit ich sie bis hierhin kennengelernt habe, einen Humor mit geradezu britischen Ausmaßen. Das ist, ganz ehrlich, keine Übertreibung. Zum wiederholten Mal bereits bespielen polnische Bands das Reeperbahn-Festival und sie bringen einen Slogan mit, unter dessen Dach gewissermaßen sie gemeinsam auftreten. Große Banner, Flyer, überall ist zu lesen: Don't panic, we're from Poland. Bitte nicht weglaufen, wir kommen aus Polen. Musik hier von Xanax. Lose the track of time. Embrace me with sour wine. Drop me in a cage, insanely shout with rage. You're an actor, this room is your stage. Don't forget to kill me with blades of your mouth. Hurt me with the words that you say, like over and over. Throw with the flowers on the grave. Spit and ashes left from my body, and laugh like we used to. Whoa, whoa, whoa, oh, oh, don't forget a smile. Whoa, whoa, whoa, oh, oh, oh, you'll kill us for this time. Reeperbahn Festival 2014, wo waren wir gleich stehen geblieben? Richtig, Polen, britischer Humor. Herbert Grönemeyer kennt ihn auch. Jahrelang schließlich hat er ja in London gelebt. Seinem Gegenüber, dem Engländer Steve Blame, kann er in dieser Hinsicht freilich das Wasser nicht ganz reichen. Es ist Donnerstagmittag. Grönemeyer und Blame sitzen entspannt auf der Bühne des Schmidt-Theaters am Spielbudenplatz im Herzen St. Paulis also, wo derzeit üblicherweise das St. Pauli Musical Heiße Ecke aufgeführt wird. Blame, der ehemalige MTV-Moderator, im Gespräch mit Herbert Grönemeyer, Deutschlands erfolgreichstem Popmusiker. Herbert, fragt Blame ketzerisch, is copyright the right to copy? Bedeutet Urheberschutz, dass jeder alles frei kopieren kann? Gelächter im vollbesetzten Saal. Grönemeyer positioniert sich hier und anderswo innerhalb des Gesprächs eindeutig. Musik ist keine umsonst und draußen Ware. Sie verdient keinen Schleuderpreis. Die irische Band U2 verhält sich vor dem Hintergrund ihres Deals mit iTunes, Apple, seiner Meinung nach, Zitat, respektlos denen gegenüber, die mit Musik Geld verdienen wollen und eben auch verdienen müssen. Streaming-Dienste befindet er seien entschieden zu preisgünstig. Man könne schließlich auch hier vor Ort einfach 10 Euro abgeben, nicht einfach 10 Euro abgeben, um sich dann anschließend kostenlos in allen Restaurants rund um die Reeperbahn bewirten zu lassen. Gelächter. Gerade gehört die holländische Band Taimir mit Musik aus ihrem Album Phosphine. Die Band ist sehr gut auf der Schiene, ich sag mal, Beatles, Paul Weller, Oasis unterwegs. Grönemeyer. Grönemeyer beschreibt, wie er zuletzt mit seiner Band in den USA gespielt hat, in kleinen Clubs, als völlig unbekannter Künstler. Aus Good Old Germany, Herbert Grönemeyer. Never heard, nie gehört. Ein Experiment, wie er sagt. Eins, das viele Clubbetreiber hierzulande nur zu gut kennen, wenn sie unbekannte Künstler mit womöglich auch noch avantgardistischen Klängen für ihren Laden buchen, wohlwissend, dass sie am Ende werden zubuttern müssen. Draufzahlen. Im zweiten Jahr nun schon wird im Rahmen des Reeperbahn-Festivals der sogenannte Spielstätten-Programmpreis Pop, Rock, Jazz für herausragende Live-Programme verliehen. Puh, ein echtes Wortmonster. Immerhin aber 900.000 Euro schwer. Dieses Geld verteilt sich bei der Preisverleihung letzte Woche auf dem Reeperbahn-Festival auf 58 Clubs aus ganz Deutschland. Darunter auch der Bunker Ulmenwall aus Bielefeld, das Domizil aus Dortmund, der Stadtgarten aus Köln. Auffällig ist, dass nahezu alle der ausgezeichneten Clubs ihren Sitz in Städten mit deutlich mehr als 100.000 Einwohnern haben. Zu den wenigen Ausnahmen zählen der Jazzclub Biberach in diesem, die Haldern Pop Bar im letzten Jahr. Kulturelle Verödung draußen, auf dem flachen Land also? 15.000 Euro. Damit haben wir die Anlage im Laden aufgepeppt, erzählt der für die Belange in Haldern zuständige Stefan Reichmann mir. Eine in diesem Jahr während des Haldern-Festivals begonnene Diskussionsveranstaltung soll im nächsten Jahr unbedingt fortgeführt werden. Titel: Stadt, Land, Flucht. Der gerade gehörten australischen Band Me leben inzwischen in London und haben mir einen brandneuen Song netterweise zugespielt, A Day at the Zoo, ein Tag im Zoo, den wir hier gerade gehört haben. Die Band wird gleich noch an anderer Stelle hier Erwähnung finden. Reeperbahn Festival 2014. Mit rund 35.000 Besuchern, circa 400 Bands und etwa 70 Spielstätten ist das vier Tage währende Reeperbahn Festival das größte Clubfestival Europas. Rund 3.000 sogenannte Fachbesucher aus allen Bereichen der Musik- und Kreativwirtschaft schätzen den hohen Grad der Vernetzungsmöglichkeiten vor Ort, die Vorträge, Diskussionen und auch Hilfestellungen. Letztere kann man unter anderem auch in Wohnwagen in Anspruch nehmen, die in klassischer Wohnwagen-Strich-Manier in Reih und Glied auf der Taubenstraße stehen und zudem mit Herzen bemalt und mit brennenden Kerzen im Inneren der Wagen bestückt sind. Eine augenzwinkernde Verbeugung vor der Prostitution als Folklore eines Stadtviertels. So oder so ähnlich. Die Tankstelle gegenüber jedenfalls ist verschwunden. Ebenso die bundesweit bekannt gewordenen Esso-Häuser. Auch mein geliebtes Autohotel am Hafen, nach vorne zum Spielbudenplatz hingelegen, es ist den Abrissbirnen inzwischen zum Opfer gefallen. Wo mag wohl Winnie stecken? Die bildhübsche 73-jährige Vietnamesin, die unten in der Kneipe des Hotels, Einzelzimmer 37 Euro, das Bier zapfte. Wo all die Gäste in ihren Seemannsjacken, die sich zu vorgerückter Stunde nur zu gern über das Hamburger Fußballidol Uwe Seeler amüsierten, weil der wohl seine erste große Jugendliebe damals gleich vom Fleck weg geheiratet hatte. Eigentlich tut man so etwas in Hamburg nicht, wurde mir bedeutet. Man probiert erst ein wenig herum, wissen Sie? Auch der legendäre Kellerclub Molotow, wenige Meter weiter, musste weichen. St. Pauli hat sich verändert. Für einige offensichtlich so sehr, dass mich ein Mann mittleren Alters in Höhe gleich mehrerer Bars und Sexshops mitten auf der Reeperbahn leise fragt: Entschuldigung, wo ist denn hier das Rotlichtviertel? Grundsätzlich überall, sage ich. Die Mädchen trugen im letzten Jahr noch mehrheitlich kurzgeschnittene Pelzjacken. Es war deutlich kühler. Jetzt tragen sie nicht viel mehr als nichts. Die Highlights des Festivals kennen sie erneut aus dem FF. Wer etwa am Abend zur Show der Beatsteaks will, durch diese Gasse muss der kommen. Das wissen sie nur zu gut. Mit mir hast du mehr Spaß als mit den Beatsteaks, kichern sie. Olaf Scholz, der erste Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg, hat das Festival am Mittwochabend feierlich eröffnet. Auch Monika Grütters, Staatsministerin für Kultur und Medien, hat eine Rede gehalten und anschließend voller Stolz die Berliner Band Still Parade angekündigt, von der vor gerade einmal einem Jahr kaum jemand überhaupt etwas wusste. Popmusik in Deutschland ist schnell geworden. Die Strahlkraft des Reeperbahn-Festivals in alle nur denkbaren Richtungen, siehe oben, aber auch über die Stadtgrenzen hinaus, sie ist beeindruckend. Und auch das Molotow hat eine neue Heimat gefunden, hinten rechts am Ende der Reeperbahn. Der Laden mitsamt seinem unbedachten Innenhof ist großartig geworden. Und die Bands dort, sie sind es auch. Reeperbahn Festival 2014, Psych Pop. Hier gerade gehört die John Steel Singers aus Australien. Davor die London Band Childhood mit ihrem hünenhaften Sänger und seiner üppigen Afrofrisur. Keine Frage, der Kerl hat, was man sich nirgendwo kaufen kann. Charisma. Im Aalhaus in der Eggerstedtstraße trinken wir Bier mit der Gruppe Oracles. Daniel vom Hamburger Vertrieb Broken Silence geht spät in der Nacht noch kurz rüber in seine Wohnung und kocht Kaffee. Die Maschine im Club ist bereits abgestellt. Tobias ist auch da. Er ist der vermutlich größte Exil-Westfalia-Herne-Fan in ganz Deutschland und beschreibt zum wiederholten Mal die typische Grätsche des Ex-Stürmers Michael Erzen. Ben ist immer da, wo auch Oracles sind. Am frühen Abend hat er uns in den Reeperbahn-Club Cowboy und Indianer gedrängt. Manchmal denke ich, er hat sich womöglich ein wenig in die Sängerin der israelischen Band Lola Marsh, die wir gleich hören werden, verguckt. Sie ist sehr hübsch, sehr zierlich, sie hat große Augen und strahlt unentwegt, ganz verzückt ins Publikum, das die Band dort im Laden euphorisch feiert. Lubosch ist ein Veteran im Musikgeschäft. Wir kennen uns nun seit rund 25 Jahren. Im Molotow hat er mich mit einem Australier bekannt gemacht, dem Gitarristen Josh von der Gruppe Me, die ich eben schon gespielt habe, deren Mitglieder inzwischen in London leben. Früher klangen die so wie Queen, sagt Lubosch, und dabei zieht er das I unglaublich in die Länge. Queen. Doch die Band hat ihren Sound geändert. Weniger poliert, mehr noisy, so wie Lubosch das eben mag. Josh von Me ist ein wahnsinnig netter Kerl. Er ist einfach nur glücklich hier auf dem Festival. Nach wenigen Minuten habe ich das Gefühl, ihn irgendwie schon seit Jahren zu kennen. Cheers, man. Einen Tag später sitze ich mit Lubosch in einer asiatischen Imbissbude wieder in der Silbersackstraße. Nach dem Bier gehen wir ins benachbarte Rock-Café. Dort spielt ein Duo aus Birmingham mit Namen God Damn. Zwei langhaarige Kerle, Schlagzeug und Gitarre. Der rundliche Gitarrist erweckt den Eindruck, er würde gleichzeitig 5 Gitarren bearbeiten. Dieser Sound der beiden ist der pure Blast. Metal, Grunge, Noise, dazu frappierend filigrane Solo-Eskapaden, Melodieläufe, die fast dem Jazz entlehnt sein könnten. Come closer, nuschelt der Mann unentwegt. Come closer. Wir alle kommen gebannt näher. Aufnahmen von den beiden? Bisher Fehlanzeige. Kommt alles noch, sagt Lubosch und kennt auch schon das Label. One Little Indian. Am Mittwoch übrigens hatte ich hier im Rockcafé eine Band wohl aus Hannover gesehen. Ich hatte sie eben auch schon gespielt. Mir ebenfalls bisher wie auch God Damn völlig unbekannt. U3000. Naja, kein Wunder, ich war schon ewig nicht mehr in Hannover. Ich auch nicht, sagt jemand neben mir auf der Straße. Markus. Als ich zuletzt da war, saß ich da im Knast. Jetzt sitzt er, Markus, hier auf der Straße und schläft nachts im verwaisten Eingang einer leerstehenden Spielhalle. Es wird bald kühler werden, sage ich. Wir haben zum Wärmen ja die Hunde, sagt Markus. Ach ja, sage ich. Ihr habt ja die Hunde. Die israelische Band Lola Marsh, die ich hier gerade gespielt habe, die ich eben auch erwähnte, hat mich gebeten, bei diesem Song, den wir gerade hörten, darauf hinzuweisen, dass er bisher nicht veröffentlicht worden ist, dass er auch noch nicht entgemischt ist. Der Track ist einem sogenannten schnellen Rough Mix unterzogen worden und wurde mir dankenswerterweise zur Verfügung gestellt. Die Gruppe hat noch nie eine Platte veröffentlicht, obwohl sie auf großen Festivals bereits spielte, unter anderem dem Primavera. Allerdings arbeitet die Band an ihrem Debütalbum, das hoffentlich bald veröffentlicht werden wird. So, jetzt habe ich diese Bemerkung zu Lola Marsh halbwegs heile hinter mich gebracht. Reeperbahn Festival 2014. Es ist merkwürdig mit diesem Festival. Merkwürdig deshalb, weil ich in 4 Tagen niemanden auftreibe, der etwas zu muscheln, zu nuscheln oder zu tuscheln hätte. Ein Festival ganz ohne Gegner, Kritiker oder gar Feinde. Es gibt auch keine Off-Veranstaltungen, die sich überall da entwickeln, wo zumindest hinter vorgehaltener Hand eine zunehmende Kommerzialisierung zum Beispiel beklagt wird. Es gibt offensichtlich keinen Club im Umfeld der Reeperbahn, der seine Zusammenarbeit aus welchen Gründen auch immer verweigert hat. Und es gibt auch nicht die leiseste Kritik an einem Manöver, das sich womöglich kritisieren ließe. Wunderkinder, German Music Talent. So nennt sich eine im letzten Jahr ins Leben gerufene Aktion, mit der ausgesuchte deutsche Bands einem auch und gerade ausländischen Publikum näher gebracht werden sollen. Die Wunderkinder-Konzerte laufen am Mittwoch, begleitet freilich ohne jeden doofen patriotischen Unterton. Auf den Bühnen stehen Bands, deren Sound auch für Clubs und Festivals im Ausland interessant sein könnte, / dürfte. Mit dabei ist unter anderem das Kölner Duo Koma, dessen Anfahrt mit dem Zug sich schwierig gestaltet hat. Der Intercity nach Hamburg nämlich gab in Buchholz seinen Geist auf. Die Weiterfahrt mit einem Nahverkehrszug raubte mächtig Zeit. Am Schlagzeug haben Koma sich mit Marius Laubert verstärkt, besser bekannt als Roosevelt. In der Dancefloor-Szene sind wir ja eigentlich bekannt, sagt Georg von Koma. Aber hier in Hamburg firmieren wir eher als Indie-Band, da kennt uns kaum jemand. Auch die bereits erwähnten Oracles und ihr krautiger Progressive-Pop sind für den Wunschkinder German Music Talent ausgewählt worden. An dieser derzeit schwer gehypten Band mag ich neben anderen Dingen vor allem dies. Die Art, wie sie Pannen und schusselige Missgeschicke geradezu magisch anzieht und mit einer irgendwie stoischen Ruhe überwindet. Überspitzt gesagt, am Donnerstag redet ganz Hamburg vom Oracles-Auftritt des Vorabends. Zunächst nämlich hat der bedauernswerten Hanitra die Bassgitarre den Dienst versagt. Die Band hatte daraufhin die Saiten einer Gitarre so tief gestimmt, dass eine Form von Bassspiel darauf durchaus möglich schien. Dann gab auch die Gitarre den Geist auf, klar, was sonst. Und dann brachen Oracles ihr Konzert notgedrungen ab. Für ihren Auftritt am Folgeabend wurden, was sonst auch, übermäßige Vorkehrungen getroffen. Wir hatten mehrere Gitarren und einen zusätzlichen Bass als Ersatz mit dabei und noch einen Synthesizer, sagt Nils von der Band. Alles umsonst. Die Show lief reibungslos. Wie anderswo, weitgehend auch. Mir persönlich zumindest ist lediglich eine Absage bekannt, die des Norwegers Prince Thomas. Eine Vertretung für ihn allerdings war schnell gefunden. Marius Laubert, alias Roosevelt. Der saß bereits im Zug und befand sich kurz vor Bremen, als ihn ein Anruf der Festivalleitung erreichte: Komm bitte schnell zurück. Was er dann auch tat. Mit einem Zug, der den an der Strecke liegenden Ort Buchholz allem Anschein nach diesmal problemlos passierte. So wie die tanzen, gehen Interessant an der gerade gehörten Formation, dem Duo Klaus-Johann Grobe. Keiner der beiden Musiker aus der Schweiz trägt übrigens diesen bürgerlich klingenden Namen. Interessant an dieser Band ist, wie unterschiedlich Musik teilweise dies oder jenseits des Atlantiks wahrgenommen wird oder auch in Südeuropa, in Skandinavien, in England. Für die Amerikaner zum Beispiel ist die Musik, die wir gerade gehört haben, eine Art Garage Soul. In Deutschland wiederum wird Klaus-Johann Grobe mit seinem Album, mit ihrem Album, muss ich korrekterweise sagen, aus dem ich gerade Musik gespielt habe, eher unter Kraut gefasst. Reeperbahn Festival 2014. Wo die Musik spielt, sind häufig die nicht weit, die sie veröffentlichen, vertreiben und bewerben die Plattenfirmen. Das Hamburger Label Pias etwa hat eine Barkasse gemietet und lädt ein zur etwa einstündigen Hafenrundfahrt. Los geht's unten an den Landungsbrücken. Mit an Bord ist neben etwa 100 Besuchern auf dem rappelvollen Kahn auch die Pias-Band Ronda, die auf vergleichsweise kleiner Fläche ihren 60s Garage Soul zum Besten gibt. Die Sonne strahlt, der Kahn schaukelt nicht übermäßig, das Panorama ist sehr beeindruckend und kaum hat die Band ihren Auftritt beendet, klingt aus der Bordanlage ein Song der britischen Champs. Keine Frage, manchmal ist das Leben verdammt schön. Auch die Großen der Branche, die sogenannten Major Companies, Sony, Wea, Universal, haben sich erstmals eingeklinkt und präsentieren sich mit eigenen Abenden, die zum Teil gleichzeitig laufen. Major Company, das muss nicht automatisch in den Abgrund führen. Auch wenn es womöglich übertrieben wirken mag, für den Auftritt der Band Talisco ein locker 150 Quadratmeter großes Banner an einer Häuserwand anbringen zu lassen. Wenn mit Kill It Kid eine Band die Docks bespielt, die nach meiner persönlichen Einschätzung zur bestenfalls mittelprächtigen Stadionrockband taugt. Und wenn Universal ein geplantes Talent-Scouting-System präsentiert, an dem es mit Sicherheit einen Haken gibt. Nur welchen? Eine Plattform will Universal schaffen und jungen Bands die Möglichkeit geben, dort mit ihrer hochgeladenen Musik gegen geringes Entgelt ein Jahr lang präsent zu sein. Zusätzlich sollen Wege des digitalen Verkaufs im Netz angeboten werden. Das klingt brutal einfach, könnte sich am Ende des Tages aber vielleicht doch noch zu einer komplizierten Angelegenheit auswachsen. Wirklich einfach nimmt sich dagegen die Idee einer Gruppe von Singer und Songwritern aus Austin, Texas aus. Alles, was Mann und Frau dazu benötigt, sind ein paar eigene Songs und etwas, das auf diesem Festival von Tag 1 an immer wieder neu beschworen worden ist. Leidenschaft. Die insgesamt 6 Einzelmusikerinnen und Musiker haben sich zusammengeschlossen und als Kollektiv namens ATX6, die Austin, Texas 6 also, zunächst ein Festival in Toronto, Kanada bespielt. Jetzt sind sie für Auftritte in Jena, Dresden, Berlin und eben Hamburg, dort in der Hasenschaukel in der Silbersackstraße, nach Deutschland gekommen. Es war einfach wunderbar, hat mir eine der Beteiligten, Dana Falconberry, heute geschrieben. Außerdem habt ihr total leckere Brezel- und Käsesorten bei euch, schreibt sie weiter, was mir nun wiederum die einzig wirklich unangenehme Begebenheit in Hamburg in Erinnerung ruft. Zur Brezel nämlich trinke ich nur zu gerne einen Kaffee. Und der am Hamburger Hauptbahnhof im Außenbereich der Filiale einer bundesweit agierenden Bäckereikette war der schlechteste, den ich im Leben je getrunken habe. Was nun auch wiederum kein Beinbruch ist. Denn als Kaffeefahrt war der Trip nach Hamburg ja ohnehin nie geplant gewesen. Gute Nacht und gute Gespräche gleich im 1 Live Talkradio